1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Ihr könnt gerne, sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050, Mail domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Daniela und die ist 34. Daniela. Hallo Domian, ich freue mich, dass ich nochmal mit dir sprechen darf. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht es denn? Und zwar haben wir am 11. Mai schon mal miteinander telefoniert. Dabei ging es sich um meinen Mann, der vor 2 Jahren an einem Gehirntumor erkrankt ist. Ja. Und als wir telefonierten, war die OP gerade, hatte er gerade die OP wieder überstanden. Mhm. Und befand sich in einer Studie mit der Chemotherapie. Vielleicht erinnerst du ja, dich dunkel. Jetzt, wo du das mit der Studie sagst, ja. Und er wurde jetzt im Rahmen der Studie natürlich noch enger kontrolliert als vorher schon. Und wir haben am Freitag erfahren, dass der Tumor schon wieder gewachsen ist. Mhm. Und dass der übernächste Woche wieder operiert werden muss. Das heißt, diese besondere neue Therapie hat nicht angeschlagen? Nein, leider nicht. Die wievielte Operation ist das jetzt? Die vierte schon. Wie groß ist der Tumor? Jetzt ist der etwa Stecknadelkopf groß. Mhm. Also im Verhältnis zu vorher jedes Mal noch relativ klein. Aber liegt wohl recht günstig, dass er wahrscheinlich ganz entfernt werden kann. Aber er ist ja schon mal ganz entfernt worden. Es bleiben immer Tumorzellen am Gehirn, wo die nicht operieren können. Ach so, und das wird dann dieses Mal auch so sein? Ja, das ist auch das Gefährliche. Das heißt, weil immer mehr also böse Zellen immer wieder und immer mehr übrig bleiben. Wie hat denn, also ich erinnere mich, dass du mir so erzählt hast, dass ihr auch Hoffnung hattet in dieses neue Verfahren, in diese neue Methode. Ja. Jetzt ist das ja enttäuschend, das hat alles nichts genutzt. Wie nimmt dein Mann das denn auf? Also ich kann wieder nur sagen, ich wünschte, ich wäre nur halb so tapfer wie er. Also ja, gelassen möchte ich es nicht nennen, aber er hat eben auch bei den Ärzten, ja, er hat ja keine Wahl. Also er muss ja dadurch, jetzt durch die OP wieder, oder die Chemo war auch sehr anstrengend. Und war die anstrengender als das, was er schon kannte? Ja. Ja. Ja. Wie macht sich dieser Tumor bemerkbar? Hat er Ausfälle, hat er Schmerzen, ist er wesensverändert? Nein, also Schmerzen, ich denke mal, da er ja gar nicht mehr so groß wächst, also Schmerzen nicht, aber er hat eine sehr verwaschene Sprache. Kann er sich normal bewegen? Ja, das ist alles, also auch Essen, Pflegen, das ist alles noch. Das geht alles? Ja. Nun geht das Ganze seit 2 Jahren, ne? Hast du mir erzählt. Ja, also jetzt ja schon seit 2,5, war seit ja im April 2 Jahre. Wie alt ist er? 39. Und ich merke und höre es an deiner Stimme, dass es dich nochmal und wiederum jetzt sehr umgehauen hat. Also das kam jetzt so schnell. Ich habe also nicht alle meine Hoffnung in die neue Therapie gesetzt, aber auf ein bisschen Zeit wieder. War diese Therapie eigentlich mit der Hoffnung verbunden, dass er, dass nicht nur ein, nicht nochmal ein neuer Tumor wächst, sondern dass er auch geheilt würde dadurch? Nein, es war immer, nein, geheilt ist, und also das wäre ein Weltwunder. Das heißt, ihr lebt seit 2,5 Jahren quasi mit dem Tod auch zusammen. Ja. Und so kann man es sagen. Ja, ist so. Es ist sehr präsent, das Thema. Also wir hatten ja zwischen der ersten Erkrankung und dem erneuten Wachstum waren ja 2 Jahre, wo gar nichts war. Und in den 2 Jahren, man hat das so verdrängt. Mhm. Und aber jetzt halt im April kam es wieder. Und jetzt haben wir ja gerade erst September und jetzt auch schon wieder. Ihr habt Kinder, ne? Ja, 2 ja. Töchter. Wie alt sind die? 12 und 10. Die kriegen das natürlich voll mit. Und ja, die sind auch am Ende jetzt wieder. Mhm. Das heißt, die Lebenserwartung deines Mannes, darüber kann man keine Aussage machen? Nein, also macht auch keiner. Also, aber es besteht die Gefahr auch, dass dieser Krebs sich im ganzen Körper verbreiten kann? Nein, wenn man das so sagen darf, das ist der einzige Vorteil an diesem Krebs. Also Metastasen streut der nicht. Und dass er lokal im Gehirn bleibt. Mhm. Letzte Woche hattest du eine Anruferin, letzte Woche war das, glaube ich, ihr Mann und ihre Schwester waren an Krebs erkrankt. Ja. Und ihr Mann hatte Grad 3. Mhm. Also den Tumor. Genau, es gibt, ich glaube, 4, wie sagt man? Grad 4 ist. Grad 4 des Krebses ist der schlimmste Krebs. Und ja, und sie sagte so schön, ihr Mann hat Grad 3, weil Grad 4 ist Ende. Und Grad 4 hat mein Mann. Ach so. Und das war wie so ein. Das war ein Schock, das zu hören. Obwohl ich es weiß, aber. Ja, und wenn das dann nochmal so hört von anderen Leuten, dann ist es natürlich noch schlimmer. Mhm. Und was sie erzählte, dass ihr Mann so schlecht träumt und sie könnte gar nicht mit ihm in einem Zimmer schlafen, das ist hier genau dasselbe. Ach, du schläfst nicht mehr mit ihm in einem Zimmer? Nein. Weil? Er macht genau dieselben, also Laute. Das ist vom Wimmern über Weinen, Schreien. Im Schlaf alles? Ja. Ist das typisch für Menschen, die eine solche Erkrankung haben? Ich weiß es nicht. Also, ich habe mit der Ärztin gesprochen, da spielt natürlich auch ganz viel die Psyche mit. Mhm. Also mein Mann macht da außen ja immer sehr... Natürlich. Er ist tapfer nach außen und gelassen, ja, aber wer weiß, wie es in ihm aussieht. Also das sehe ich dann halt nachts. Mhm. Und obwohl du nicht mit ihm in einem Zimmer schläfst, hörst du das manchmal? Oft, ja. Oft. Auch die Kinder sind schon wach davon geworden. Das muss ja erschütternd sein. Ja, das geht einem durch den ganzen Körper. Mhm. Dein Mann spricht nicht so ganz offen über seine Gefühle, um euch zu schonen wahrscheinlich. Ja, also wir hatten jetzt also ein paar Mal die Situation, also dass er aus sich rauskam und auch geweint hat. Aber er hält dann halt inne, weil sobald ich auch anfange zu weinen, dann will er dich schonen wahrscheinlich und schweigt dann. Seid ihr denn so weit gegangen in den Gesprächen, dass ihr auch über das Schlimmste sprechen konntet, über den Tod? Ja, also, er sagte zuletzt, weil man sieht ja jede Woche, wo wir in Düsseldorf in der Uniklinik waren, wie schlimm so etwas einen zeichnen kann. Und also ich habe dann zu ihm gesagt, dass er keine Angst haben müsste, solange ich das hier könnte, dass er zu Hause bleiben wird. Und das möchte der gar nicht. Mhm. Der sagt, das habe ich schon befürchtet, dass du das sagst. Der sagt, Dani, das will ich gar nicht. Mhm. Also er will, wenn es ganz in die ganz harte Phase kommt, in eine Klinik oder in ein Hospiz. Ja, genau. Mhm. Aber das, also, nein. Also das würde ich... Solange wie es geht, das könnte ich nie machen. Mhm. Weißt du, ob er Angst vor dem Sterben hat und vor dem Tod hat? Ja, sehr. Ja. Mhm. Mhm. Auch wie es passiert. Mhm. Also nicht, ob es sich hinzieht und wie viel er noch merkt davon dann. Ja. Ihr solltet, aber das wirst du natürlich wissen, ihr solltet eigentlich jetzt schon, auch in dieser Krankheitsphase, schon mal einen Palliativmediziner hinzuziehen. Das finde ich, man sollte das nicht erst in der, ich sag mal so, in der Endphase machen, sondern bei einer so schweren Erkrankung, die dein Partner hat, wäre das jetzt sicher schon gut. Um frühzeitig alles so zu ebnen, dass er so wenig Leid wie möglich zu erfahren hat. Ihr lebt ja in Düsseldorf, ne? Oder in der Nähe von Düsseldorf. Wir leben in Mönchengladbach und in Düsseldorf, gut, also in der Uniklinik Düsseldorf wird der behandelt, die ganze Zeit schon. Ja, hier rundherum Köln, Düsseldorf, auch Raum sehr gut versorgt mit diesen Einrichtungen. Wie ist es denn jetzt bei dir, Daniela? Das geht dir ja auch unglaublich zu Herzen. Du musst stark sein vor deinen Kindern, du bemühst dich stark zu sein vor ihm. Wo weinst du und wo sprichst du dich mal wirklich aus? Also ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin, wenn es gar nicht mehr geht. Also da kann ich auch Tag und Nacht meinen Vater und seine Lebensgefährtin. Da kannst du anrufen und sprechen. Ja. Das ist schon mal gut. Also gerade bei der Lebensgefährtin von meinem Vater, die ist nicht hart, aber die weiß nicht mit den richtigen Worten, dass ich mich auch wieder beruhige und... Verstehe. Das heißt, das ist dir dann nicht so eine große Hilfe, mit der Frau zu sprechen. Doch, ganz gewiss. Doch. Halt, weil da kommt dann wieder Kopf hoch und du musst an seiner Seite stehen. Das ist aber genau das, was ich in dem Moment dann brauche. Also Daniela, ich habe das ja auch im Mai schon zu dir gesagt, dass ich großen Respekt vor dir habe, von dem, was du da machst und leistest. Das machst du natürlich gern und von Herzen und ohne Anstrengung, also ohne Anstrengung schon, aber du musst dich nicht dazu zwingen. Nein. Aber es ist natürlich eine enorme Belastung. Und so kannst du natürlich am besten die Liebe zu deinem Mann zeigen, indem du jetzt so intensiv für ihn da bist und du machst ja alles für ihn. Wenn er irgendwann wirklich den Wunsch haben sollte, auf eine Palliativstation oder in ein Hospiz gehen zu wollen, solltest du dem schon nachgeben, finde ich. Das ist jetzt aber noch. Das wird mir irgendwie so falsch vorkommen, als ob ich den abschiebe. Nein. Weißt du, vielleicht, also immer vorausgesetzt, wenn er es wirklich will, du kannst ja auch ständig ihn besuchen, du kannst dann ja auch da übernachten, das ist alles möglich. Es geht dann ja auch um die optimale Versorgung. Vielleicht wird er dann dort auch noch besser versorgt, als du es zu Hause leisten kannst. Ja, dann wäre das natürlich was anderes. Ein Abschieben ist das keinesfalls. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Liebe Daniela, ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Kraft. Ich wünsche deinem Mann viel Kraft und dass die Operation gut über die Bühne geht. Und vielleicht hat er dadurch ja nochmal eine gute Zeitspanne gewonnen. Und es gibt auch nochmal eine gute Lebensqualität danach. Das kann ja alles gut durchaus möglich sein. Bei Krebserkrankungen ist das ja oft so, dass man nach Tiefpunkten dann auch wieder in eine zuversichtliche Phase kommen kann. Wir rufen dich jetzt nochmal zurück, weil du so traurig bist. Ja, danke schön. Ja, meine Psychologin Sabine ruft dich gleich an. Ja? Aber danke, dass ich nochmal mit dir spreche. Sehr, sehr gerne. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Tschüss, Daniela. Tschüss. 0800 220 5050 ist Marius. Marius ist 28. Hallo Marius. Ja, guten Morgen, Domian. So Marius, um was geht's denn bei dir? Erstmal ganz kurz großen Respekt an meine Vorgängerin und ich drücke auch ganz fest die Daumen. Sehr nett von dir. Das wird schon. Bei mir geht es um was ganz anderes. Wie gesagt, ich bin 28, ich bin schwerbehindert zu 90%, ich bin Rollstuhlfahrer und wohne mit meiner Freundin mittlerweile seit 2 Jahren zusammen. Wir sind relativ eigenständig. Bist du von Geburt an behindert? Ich bin von Geburt an ein Gendefekt, ich habe eine Muskelschwäche. Ja. Ich kann da nicht so weit laufen. Ne, dafür habe ich vertraut, habe ich meinen Rollstuhl. Ja. Kannst du aber die Arme und Hände kannst du bewegen? Ich kann alles bewegen, ich bin klar im Kopf, also es ist alles. Ja. Alles tutti frutti, ich bin nicht so behindert, wie meine Mutter oft denkt. Also es beschränkt sich auf das Gehen, dass du eben da nicht so variabel bist. Nur auf das Gehen, ja richtig, okay. Genau. So, das Problem ist meine Mutter und zwar, die betüttelt mich immer noch. Es ist ganz schlimm Und zwar habe ich ihr vor 4 Tagen die Kontovollmacht entzogen, jetzt erst, mit 28. Die konnte bis vor kurzem immer noch meine Kontodaten einsehen, meine Kontobewegungen und so weiter. Und ich musste mich für jede, wirklich jede Kontobewegung rechtfertigen, egal was es war. Ist ja Wahnsinn. Wohnst du auch noch zu Hause? Nee, schon lange nicht mehr. Seit ich bin mit 16 damals in die Ausbildung gegangen und Internat und direkt ausgezogen. Hab dann nach der Ausbildung noch kurz 1-2 Jahre zu Hause gewohnt und hab dann noch eine Ausbildung gemacht, auch wieder ausgezogen und dann direkt im Anschluss bin ich ausgezogen. Es wundert mich, quasi schon seit 16 bin ich mehr zu Hause. Ja, da wundert mich das, dass du mit 16, also wenn du mit 16 ausgezogen bist, dass dann noch dann so eine enge Verbindung zu der Mutter besteht, inklusive Kontovollmacht. Wie kommt das? Das ist damals eingerichtet worden, weil ich bin ja im Internat gewesen, ich hatte da nicht so viel Überblick, weil ich habe mich auf meine Ausbildung konzentriert. Da hatte ich gesagt, ist in Ordnung, ne, falls man mal Hilfe braucht oder die hatte da eine Übersicht. So. Aber in den letzten Jahren ist das halt so schlimm geworden, dass ich jede Ausgabe rechtfertigen muss. Wohnt ihr denn auch nah beieinander? Relativ, ja. Ja. So 20 Minütchen. Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Richtig, genau, seit 2 Jahren ungefähr. So, und dann hast du dir irgendwas gekauft und dann hat sie dich angerufen? Ich gönne mir noch nicht mal was. Ne? Es sind halt Ausgabenrechnungen wie Handy oder mal einkaufen oder so ein Zeug. Und dann ruft sie dich an und sagt, ja, pass auf, Marius, was ist das denn? Wieso hast du dafür so viel Geld ausgegeben? So ungefähr. Nicht immer, aber zu 90% muss man sich dann rechtfertigen, was man denn da wieder gekauft hat. Dazu zu sagen ist, wir haben momentan leider keine Arbeit. Ist leider so seit 1,5 Jahren. Ja. Was hast du denn jetzt zum Schluss noch gearbeitet? Technikerzeichen habe ich jetzt gearbeitet. Okay. Ja, habe ich auch gelernt. Ja. Da sucht man natürlich, ich suche jetzt eine Arbeit, die mir gefällt, weil in meinem letzten Arbeitgeber habe ich mich leider nicht wohl gefühlt. Und okay, da hoffen wir, dass da bald sich was tut. Aber nochmal auf die Mutter zurückzukommen. Abgesehen von dieser Kontobeobachtung, wo es gibt und noch wie, viel mehr. Genau, wo versucht sie auch noch in ihr Leben einzufinden? Vor kurzem hat sie den Vogel abgeschossen und zwar wollte ich bei einem Auktionshaus was verkaufen. Hatte die Anzeige reingestellt und 5 Minuten später bekam ich einen Anruf, was ich denn da verkaufe und warum ich das denn mache. Wie hat sie das mitbekommen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 5 Minuten später, ungelogen, habe ich einen Anruf bekommen, warum ich das denn mache. Sag noch ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, und zwar, ich bewerbe mich jetzt nicht jeden Tag, weil ich suche Firmen, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich denke, da könnte ich arbeiten. Ja, klar. Jetzt hat sie vor kurzem für mich eine Bewerbung geschrieben, ohne mein Wissen. Ich wusste das nicht. Und auch mit deinem Namen unterschrieben? Mit meinem Namen unterschrieben, alles komplett mit Bewerbung. Die hatte wohl ältere Unterlagen von mir. Ich habe das dann durch einen Zufall erfahren, durch mein Opi. Und ich habe jetzt vor kurzem die Absage bekommen. Ich gedacht, ist ja nicht so schlimm, Absage bekommt man schon mal. Da habe ich mir die Werbung mal angeschaut. Die war unter aller Sau, da waren Rechtschreibfehler drin, kein Blocksatz, da waren überhöhte Gehaltsvorstellungen drin und so weiter. So, dann habe ich ihr das gesagt, was das denn soll. Da hat sie gesagt, das ist völlig in Ordnung und so macht man das, so nach dem Motto. Also sie ist sich da absolut keiner Schuld bewusst. Weil sie es ja gut gemeint hat. Sie hat es gut gemeint. So begründet sie es wahrscheinlich auch. Ja, klar. Sie hat und kapiert nicht, dass sie da deine Privatsphäre gravierend überschreitet, ne, und verletzt. Richtig. Gibt es noch ein Beispiel? Sie versucht mir vorzuschreiben, was ich anziehen soll. Das ist natürlich krass mit 28 und eigene Wohnung. Ich zu Hause ziehe ich an, was ich will, dann laufe ich auch mal ein bisschen leger rum, ein bisschen mottig auch, ne, schlappe Hosen und... Ich ziehe halt immer so Spieler-T-Shirts an, weil ich bin halt so und meine Mutter versucht mir das halt aufzudrängen, irgendwas anderes anzuziehen. Du sprichst immer von der Mutter. Es ist nur die Mutter. Dein Vater, leben die beiden zusammen? Das ist nicht mein leiblicher Vater, das ist ihr Lebensgefährte seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht wie lange. Aber der kümmert sich nicht herum? Er ist da ein bisschen desinteressierter, sag ich mal. Verstehe. So. Also er mischt sich da nicht so ein. Hat deine Mutter sich auch eingemischt in Sachen Freundin? Nö, also die verstehen sich eigentlich relativ gut. Ja. Also da ist auch immer relativ offen. Wie gesagt, meine Mutter ist eigentlich super, wenn sie jetzt nicht versucht, mich gerade zu kontrollieren. So, jetzt sind das ja eine ganze Menge Punkte, gravierende Punkte, finde ich, die du genannt hast für einen erwachsenen Mann von 28. Ja. Wie hast du denn immer darauf reagiert, wenn du das mitbekommen hast? Oder wenn sie so ist, wie reagierst du dann? Ja, das ist ja das Problem. Wie reagiert man da? Man versucht dann, sage ich immer, sagt immer, ja, Mama, ist in Ordnung, Mama. Irgendwann, da muss man sich natürlich, in dem Moment muss man sich versuchen zu rechtfertigen. Man kann ja nicht sagen, Mama, geht dich nichts an, weil dann ist sie sauer. Doch, das kann man dann schon sagen. Ja. Habe ich mich erst jetzt vor 4 Tagen getraut, nachdem hier die Kontovollmacht entzogen hat, seitdem telefoniert sie nicht mehr mit mir. Wird höchste Eisenbahn, dass du da mal ein bisschen härter wirst, finde ich. Habe ich versucht, ich habe es ihr gesagt, ich habe mal gesagt, das geht so nicht und dann kriege ich immer nur so Worte wie, du bist doch naiv und armselig und dann kümmere ich mich jetzt gar nicht mehr um dich, so nach dem Motto. Ja, das sind so Sprüche. Ja, richtig, genau. Insofern, aber wie reagiert man da drauf? Ja, nee, du hast ja schon den erst richtigen gravierenden Schritt gemacht. Du hast dir die Vollmacht entzogen. Ich glaube, jetzt das kapiert sie jetzt schon, dass du es ernst meinst. Ja. Das war schon eine gute Aktion. Und verbal kann man natürlich auf solche Sachen, zum Beispiel die Sache mit der Bewerbung, kann man natürlich auch noch härter reagieren. Ja, aber was soll man denn machen? Weil so Sprüche tun mir natürlich auch weh. Also ich kenne die gar nicht mehr. Ja, das tut einem vielleicht im ersten Moment auch weh, aber man muss dann auch mal eine Grenze ziehen. Man weiß, dass sie es gut meint, aber irgendwo ist dann auch mal Schluss. Man kann jemand auch mit Liebe und Zuneigung plattwalzen. Richtig, genau. So fühlen wir uns momentan, meine Freundin ja auch. Genau. Du liebst deine Mutter, du ehrst deine Mutter, darum geht's ja gar nicht. Das ist ja alles klar. Das musst du ihr auch so sagen, aber du musst ihr halt auch klar verdeutlichen, dass es da Grenzen gibt und dass du dich in ihr Leben, in ihre Sachen dich ja auch nicht so einmischst. Und was sie da sagen würde, wenn du plötzlich, weiß ich jetzt, irgendwas in ihrem Leben da machen würdest. Richtig, genau. Ich finde, bei aller Elternliebe und bei aller Achtung den Eltern gegenüber, hat man auch das Recht, dann mal, zumindest einmal, damit sie es kapieren, auch mal hart aufzutreten. Richtig. Ich meine, du hast es jetzt schon gemacht und vielleicht wirkt das jetzt schon mit der Entziehung der Kontovollmacht. Ist halt die Frage. Momentan habe ich keinen Kontakt, also nicht wirklich. Sie ist halt sauer und angepisst und. Wie hat sie denn, was hat sie gesagt? Du hast ihr gesagt. Sie hat gar nichts gesagt. Ich habe, der Lebensgefährte hat mir dann heute geschrieben, von wegen, was ich mir denn einfallen würde. Ich wäre armselig und naiv. Achso, sie hat das mitbekommen bei der Bank oder wie? Oder hast du es ihr gesagt? Ihr Lebensgefährte hat sie wohl erzählt. Weil ich habe mit ihrem Lebensgefährten gesprochen, weil mit dem verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Ich habe ihm erzählt, weißt du, was ich von Mama denke. Er hat dir das dann wohl erzählt, gehe ich mal von aus. Aber dann muss ich ja sagen, bist du auch feige. Im Prinzip hättest du deine Mutter anrufen müssen, pass auf Mama, so und so, ich will das, was jetzt, ich habe es jetzt rückgängig gemacht. Nicht, dass sie es über den Lebensgefährten wieder erfährt. Okay, das sehe ich ein, das hätte ich vielleicht anders machen können. Das heißt, es könnte, jetzt fände ich fände es eigentlich nicht schlecht, wenn du jetzt, dann hättest du Arsch in der Hose, wenn du morgen mal anrufst und sagst, Mama, pass auf, ist ein bisschen komisch gelaufen da. Ich habe heute Abend mit ihr telefoniert, vor ein, zwei Stunden, also nicht lange her. Ah, und wie war das? Ja, ich habe dann so Sprüche anhören dürfen, wie gesagt, du bist doch armselig und dann kümmere ich mich halt gar nicht mehr um die, also wirklich um den Ton, wo man sagt, da tut weh. Mhm. Wenn Mama gesagt hätte von wegen, okay Sohn, du bist eigenständig, ich helfe dir, wenn du mich brauchst, da kam halt nur, ja okay, dann vergammel doch in deiner Wohnung, so nach dem Motto. Dann lass sie mal ruhig ein bisschen eingeschnappt sein. Ja. Finde ich ja. Das fällt mir schwer als Sohn, weil mir tut's weh. Natürlich, finde ich, kann ich auch verstehen. Aber da muss sie jetzt ein bisschen eisern sein, damit die neuen Spielregeln kapiert. Ja, ja. Lass mal so eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen ins Land ziehen. Und wenn sie dann immer, wenn sie stur ist und hat sich dann immer noch nicht gemeldet, dann würde ich an deiner Stelle mal anrufen und sagen, komm doch mal auf den Kaffee rüber oder lass uns mal irgendwas machen. Hm. Ist eine Idee. Ja. Ist halt schwer für mich, ne, weil... du hast es zu lange schleifen lassen. Ja, nee, das stimmt. Ich hätte es schon vor Jahren gemacht. In der Tat. Und wenn man sowas zu lange schleifen lässt, ist es natürlich besonders hart, dann durchzugreifen. Und dann tut man auch vielleicht dem anderen zunächst etwas weh. Aber Marius, ich bin sicher, das renkt sich bei euch wieder gut ein. Ja, gehe ich auch von aus, aber es ist halt momentan alles ein ziemlich... Ist momentan ein bisschen schwierig, ist mir klar. Ja. Aber du hast es gut gemacht und jetzt ziehst mal so auch konsequent durch und dann wird die Sache schon wieder gut werden, glaube ich. Dann bin ich ja froh, dass du das sagst. Ja, absolut, bin ich ganz ganz fest von überzeugt. Gut. Marius, alles Gute wünsche ich dir. Ich bin dankbar, ich finde deine Show super und mal weiter so. Dankeschön, alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.25 Uhr und jetzt möchte ich euch sagen, was wir morgen machen. Morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema durch eigene Schuld behindert. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel einen schweren Unfall verursacht haben, die sich das Leben nehmen wollten oder die sich aus Versehen selbst verletzt haben und aus diesen Gründen oder aus einem von diesen Beispielen jetzt behindert sind. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, wenn das bei euch der Fall ist, dass ihr selbst schuld an eurer Behinderung seid, dann meldet euch am besten schon per Mail, domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, wie immer kostenfrei für euch oder auch gerne während der Sendung. Also, durch eigene Schuld behindert heißt das Thema morgen. Heute heißt das Thema offene Themennacht und ich bin verbunden mit Birgit. Birgit ist 48. Guten Morgen, Birgit. Ja, hallo, Domian. Birgit, sagen, ne? Bitte? Darf ich so sagen? Ja? Natürlich, absolut. Ja. Birgit, um ja, was geht es? Ich habe eine schwere Entscheidung zu treffen gehabt. Mhm. Ich habe einen Freund, Nachbarn, also Freund im Sinne von Freundschaft, der ist 60 und der ist die Treppe runtergefallen und hat ein schweres Schädel-Hirntrauma. Der Thorax ist verletzt. Er hat jetzt mittlerweile schon die zweite Lungenentzündung. Und ich hatte die ganz schwere Aufgabe, weil ich weiß nicht, auf wie und warum, ich kann mir das selber nicht erklären, bin ich als seine gesetzliche Betreuerin eingesetzt worden. Und ich habe... Von wem? Vom Amtsgericht. Aha. Mhm. Und, ohne dass du gesagt hast, du willst das? Ich habe gar nichts gesagt. Kein Wort. Ich sah, oder hat er das vorher so bestimmt, falls irgendwas passieren sollte? Nein. Mhm. Es gibt nichts Schriftliches. Ich habe die Dokumente alle nachgeguckt. Und jetzt hatte mich der Oberarzt, vorgestern, wir haben ja schon halb zwei, mich zu sich ins Krankenhaus bestellt und gesagt, er wird jetzt auf die Palliativstation verlegt und man würde jetzt das Beatmungsgerät abschalten. Also nochmal zu seinem Zustand. Er ist Wachkoma. Wachkoma. Mhm. Mhm. Und ich hatte jetzt die schwere Aufgabe, also für mich relativ schwer, dem zuzustimmen. Zu sagen, okay, dann schalten wir es aus und... Was bedeutet das denn, wenn das ausgeschaltet wird? Morgen, übermorgen ist er dann hinfällig. Ja, das heißt ja, er kann nicht auf über einen längeren Zeitraum eigenständig atmen. Nein. Er wird dann. Er schafft es, man hat das nachgemessen, er schafft es selbst zu atmen, höchstens 6 Stunden, höchstens. Und der Rest, da muss wieder die Maschine ran. Da wird Luftröhrenschnitt gemacht worden und Magensonde gelegt worden, weil er sich selber nicht ernähren kann. Ja. Und ich habe das entschieden. Und das. Wann ist das jetzt entschieden worden? Wann hat man das Gerät ausgeschaltet? Vor 2 Tagen. Aber er lebt noch. Ja, wenn das Telefon klingelt, stehe ich immer wie so ein Erdmännchen am Telefon, weil die Klinik dann immer anruft. Hatte der... Also ich gehe mal davon aus, wenn die Ärzte dir das so erzählt oder so dargelegt haben, dass er wirklich irreparabel geschädigt war. Ja. Dass es überhaupt keine Genau so hat er sich ausgedrückt. Ja, dass es überhaupt keine Hoffnung mehr gab auf eine Genesung oder eine Therapie, gar nichts mehr. Der Arzt hat gesagt, dann fand ich das Schlimmste. Entschuldigung. Ich fand das Schlimmste, dass der Arzt gesagt hat, er wird nie wieder mit Ihnen zusammen am Frühstückstisch sitzen und eine Tasse Kaffee trinken. Das fand ich so schlimm. Das heißt, wenn man die Maschine angelassen hätte, wäre er in dem Zustand einfach weiter beatmet worden. Er hätte zwar gelebt, aber das wäre es dann auch gewesen. Und so wäre es dann auch gewesen. Und er hätte künstlich ernährt werden müssen. Ja. Und er liegt jetzt auf einer Palliativstation? Hast du mit dir gerungen? Bitte? Hast du mit dir, als es um diese Entscheidung ging, hast du mit dir gerungen oder war das recht schnell klar, dass du sagst, ja, dann werden wir das, sollen wir das so machen? Also, ich kenne ihn mittlerweile so lange, dass er immer gesagt hat, immer, also der hat vor ungefähr 4 Jahren seine Frau verloren, die ist an Bronchialasthma gestorben und er gesagt hat, diese Quälerei, die so ein Mensch mitmacht, möchte er nicht mitmachen. Aha. Also konntest du schon auf der Grundlage des Wissens über ihn, konntest du das schon entscheiden. Er hat aber keine Patientenverfügung hinterlassen. Nein. Nichts, gar nicht. Das sollte man natürlich immer machen. Das wurde aber so akzeptiert. Und ich bin innerhalb von 3 Tagen, war ich die gesetzliche Betreuerin von ihm, weil die Kinder nicht auffindbar sind. Nach dem Sturz, nach dem Treppensturz, war ja auch die Kriminalpolizei da. Und die haben auch alles versucht, die Kinder ausfindig zu machen. Also er hat 2 leibliche Töchter, 1 Stieftochter. Aber wir kennen ja nur die Geburtsnamen, aber sie sind nicht auffindbar. Vielleicht alle. Ist es sogar sehr gut, dass man sie nicht aufgefunden hat, sondern dass du die Entscheiderin warst, da du ihn ja nur sehr gut kennst und ihn einschätzen kannst. Ja, schon, aber das macht mich zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, das ist ja auch eine große Entscheidung, die man da mitfällt, zusammen natürlich mit den Ärzten. Was ich gerade noch nicht so ganz verstanden habe, wie viel Zeit war vergangen von dem Sturz bis jetzt zu dieser Fragestellung, sollen wir das abschalten? 6 Wochen. 6 Wochen. Mhm. Ungefähr. Mhm. Welche machst du dir Vorwürfe? Naja, ich meine, wenn ich Herrgott wäre, wäre ich im Himmel. Also, so eine Entscheidung, die... Du meinst, dass man als Mensch überfordert ist, so eine Entscheidung zu treffen? Ich glaube schon, ja. Andererseits wäre, ihn weiter zu beatmen und künstlich zu ernähren, wäre ja auch eine Entscheidung gewesen. Ja. Von eben, vielleicht ebenso großer Tragweite. Hm. Meinst du, das ist das Gleiche? Also ist beides blöd. Also, wenn man in dieser Situation ist, ist das natürlich eine ungeheure Situation. Vielleicht die schwierigste Situation, die man im Leben hatte. Ja. Andererseits, wenn du ihn, du hast ihn gekannt, du hast seine Aussagen in Erinnerung, dass er nicht so leiden... Was ich auch dazu sagen muss, vor ungefähr 4 Wochen, also ich habe 2,5 Jahre lang die deutsche Gebärdensprache gelernt. Mhm. Und weil die Ärzte mit ihm nicht kommunizieren konnten, wörtlich, habe ich mit ihm kommuniziert, weil ich habe mir das irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, ihm das auch beizubringen. Mhm. Und da hatte er vor 6 Wochen, das ist in der Gebärdensprache so, meine Hand genommen, meine linke, und hat auf die Uhr gezeigt. Das ist, in der Gebärdensprache heißt das, die Zeit ist abgelaufen. Er wollte auch eigentlich nicht mehr. Ach so, so klar bei Verstand war er doch noch, dass er das... Vor 6 Wochen allerdings. Vor 6 Wochen. Ne? In den letzten Wochen nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Ich habe auch seine... er hat über seine Arbeit einen Kosenamen bekommen und hier auf der Straße bei uns hier hatte auch einen Kosenamen, mhm, und habe ich ihn angesprochen. Also vor 6 Wochen hat er noch die Augen geöffnet, mhm, hat mir die Hand gedrückt, hat mir Zeichen gegeben, die ich dann, weil der Arzt mich gefragt hat, ob der taubstumm ist. Wie dämlich ist denn die Frage? Mhm. Nein, ich sage, der ist nicht taubstumm. Ich sage, der kann jetzt nicht reden durch das Beatmungsgerät. Mhm. Ich sage, und deswegen benutzt er jetzt die Gebärdensprache. Aber all das hat sich in den letzten Wochen verflüchtigt. Das ging nicht mehr. Alles weg. Alles weg. Yep. Und nochmal, der Arzt hat gesagt, er ist irreparabel erkrankt. Mhm. Es gibt kein Zurück mehr in eine Genesung. Es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Und dass ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich jetzt so ein bisschen meine Zweifel, ob das jetzt richtig war oder nicht. Ich habe seine ehemalige Schwiegermutter angerufen, also die Mutter seiner verstorbenen Frau, und die laberte mir ein Kotelett ans Ohr. Da habe ich gedacht, so mal, Hilde, ich sag, das kann doch nie wahr sein. Was sagt sie? Was redest du denn da? Ja, dann ist das eben so. Ja, dann ist das eben so. Also, wie, dann ist das eben so? Was wäre dann eben so? Ja, dann gibt er eben einen Löffel ab. Ach so. Na gut. Also in der Richtung, gut, ne? Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Es geht ja jetzt um deine Entscheidung. Ja, meine Entscheidung. Und das ist, also nochmal, die Alternative wäre gewesen, wahrscheinlich ein relativ... Dauerpflegefall. Ein absoluter Dauerpflegefall. Ja. Im Wachkoma-Zustand, irreparabel erkrankt, Beatmung und künstliche Ernährung. Ja. Ich will dir etwas sagen, Birgit. Mhm. Wenn ich an der Stelle dieses Mannes wäre... Und wir beide wären so befreundet gewesen und es wäre alles so, wie du es gerade geschildert hast zwischen uns beiden. Wäre ich dir für diese Entscheidung sehr dankbar? Meinst du das ehrlich? Ich würde jetzt in so einer ernsten Thematik nicht irgendwas daher sagen. Also habe ich nichts falsch gemacht, ne? Ich finde, so wie du den Fall jetzt geschildert hast, nein. Du hast es an der Seite eines Arztes gemacht, der die genauen Details kennt, der das alles so ausgedrückt hast. Du kennst ihn. Dann gibt es noch diese Geschichte mit, die Zeit ist abgelaufen, die du da interpretiert hast. Und du weißt, wie er gedacht hat. Dann finde ich diese Entscheidung richtig. Also brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe schon seit 2 Tagen nicht mehr geschlafen. Weil das Krankenhaus. Ich finde nicht, aber das... Also ich kann das ja nur subjektiv von meiner Warte aus sagen. Ja, klar. Mhm. Aber weil das Krankenhaus mich ständig bombardiert hat mit Anrufen und ich weiß nicht, Leute, bin schon ganz Nordrhein-Westfalen bekannt mit der Telefonnummer. Aber ich musste irgendwas machen. Wieso haben die dich bombardiert mit Anrufen? Was denn geschehen soll, oder was? Ja, was geschehen soll, dass er künstlich ernährt werden soll, wenn die Magensonde gelegt wird, dass es zum Kreislaufkollaps kommen kann und solche Sachen alle. Weißt du? Da zog sich alles so hin wie so ein roter Faden. Ich verstehe, das ist natürlich auch eine sehr angespannte und schreckliche Zeit, in der man dann lebt. Also ja. Birgit, ich habe dir meine sehr persönliche Meinung gesagt. Es gibt sicher viele Menschen, die da ganz andere Auffassung wären. Mhm. Ich bin dieser Auffassung und mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Mhm. Wenn du möchtest, ruf dich meine Psychologin nochmal an. Das kann ich dir gerne anbieten. Mhm. Ne, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Das machen wir mal. Weil das sehr, sehr gerne. Mir sehr schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja. Birgit, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine gleich angerufen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Mhm. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema durch eigene Schuld behindert. Ich möchte morgen gerne mit Leuten reden, die irgendetwas gemacht, irgendwas angestellt haben, einen Unfall verursacht haben oder sich selbst verletzt haben, was auch immer. Und dadurch jetzt behindert sind, also durch eigene Schuld behindert. Wenn das in eurem Fall trifft und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an, bitte unter domian@wdr.de, ruft oder ruft morgen ab 0 Uhr unter der bekannten und kostenfreien Nummer an, gerne natürlich auch während der Sendung. Das Thema morgen heißt durch eigene Schuld behindert. Weiter geht es mit Patrick und der ist 25. Hallo. Hi Domian, grüß dich. Patrick, um was geht's? Erstmal 2 Sachen noch zur Birgit. Also ich hätte es genauso gemacht, wie du es auch subjektiv gesehen. Wenn ich in der Lage des Mannes gewesen wäre, wäre ich froh gewesen, es hätte das jemand so gemacht, bevor ich zum Pflegefall werde und damit auch anderen eine sehr große Last bin. Und der Daniela, der ersten Anruferin, wünscht natürlich alles, alles Gute und sehr viel Kraft auch. Das ist aber sehr nett von dir, dass du da noch eine Stellung beziehst. Ich habe da wirklich zugehört und ich kenne das. Wir hatten auch einen Pflegefall zu Hause und es ist was ganz, ganz, ganz, ganz Schwieriges. Mhm. Ja, in der Tat. Aber du hast wegen eines anderen Themas angerufen. Genau, ich habe schon mal bei dir angerufen und zwar kann ich jetzt sagen, spielsüchtig. Mhm. Du hast mir da die Therapie vorgeschlagen, erst eine stationäre, was ich durch die Arbeit nicht machen konnte. Bin auch jetzt bei der Arbeit fest eingestellt, habe dann diese ambulante Therapie gemacht, die du vorgeschlagen hast. Und die hat so gefruchtet, dass ich jetzt nicht mehr rückfällig wurde, seit einem fast einem Jahr jetzt. Das ist ja super. Bin immer noch in der Therapie 2x die Woche und ja. Ist wirklich super gut. Wie ich kann mich jetzt nicht im Detail mehr so erinnern. Wie schlimm war es damals bei dir? Also es waren 20.000 Euro Schulden, die ich hatte. Ja. Jetzt sind ungefähr zwischen 7.000 und 8.000 schon weg. Und du warst spielsüchtig an den Automaten? Genau, richtig. Ja. Mhm. Genau, und da hattest du mir halt vorgeschlagen, das Ganze stationär in Behandlung zu geben, also in so eine Reha-Klinik zu gehen, was ja durch die Arbeit nicht ging, weil ich ja in diesen Zeitverträgen gesteckt habe. Mhm. Bin da jetzt Gott sei Dank draußen, bin jetzt festangestellt und habe dann nebenbei halt diese ambulante Therapie gemacht, 2x die Woche und das hat wirklich gut gefruchtet. Erst eine Einzeltherapie, die ersten 4 Sitzungen war das und dann ging ich in die Gruppe. Mhm. Und in der Gruppe, wir bestärken uns alle gegenseitig und es macht das ist ja eine Spaß. Eine sehr schöne Rückmeldung. Freue ich mich sehr, dass du anrufst. Ist das ja oftmals, wenn man wenn man dann mit jemandem spricht und der sagt dann irgendwas was Richtiges oder Kluges, das dann umzusetzen, ist ja sehr schwierig. War es für dich schwierig, dann den ersten Schritt zur Selbsthilfe zu machen? Hast du noch lange gezögert? Das erste Mal hingehen war schwierig. Also lange gezögert habe ich nicht. Ich habe du hast mir da das Team von euch, was auch großartig ist, muss ich nochmal dazu sagen, hat mir dann direkt die Adresse und eine Telefonnummer gegeben. Da habe ich mich hingewendet, ich glaube 3 Tage später ungefähr. Mhm. Und da hatte ich die erste Sitzung 2 Wochen später. Ja, das ist ja gut zeitnah, kann man sagen. Ja, und warst war du? Aber Ja. Warst du damals heimlich spielsüchtig? Wusste das jemand, dass deine... Das wusste jeder. Das wusste jeder. Mhm. Ja, das wussten meine Eltern, das wusste meine Freundin, das wusste wirklich jeder. Wie viele Jahre warst du spielsüchtig gewesen? 4 Jahre. 4 Jahre. Das ist natürlich schon heftig. Und ich kann jedem ans Herz legen, eine Therapie zu machen. Das ist am Anfang nicht einfach, das ist ganz klar, aber es wird von Mal zu Mal wirklich leichter, dran vorbeizugehen und zu sagen, ach, was soll ich dir mein Geld schenken, wenn ich dafür viel, viel schönere Momente mit den Menschen, die man liebt, haben kann. Natürlich, natürlich. Und die Schulden sind jetzt auch schon ganz, ganz gut geschrumpft? Ja, dadurch, dass ich ja einen Haufen Geld gespart habe. Ja, ja, genau, genau. Das heißt, es geht also, jetzt weiter gut bergauf und voran? Genau, richtig. Ja. Also wir haben es. Ich habe mich mit dem Schuldenberater danach auch zusammengesetzt, habe gesagt, ich möchte jetzt gern, als die Therapie angefangen hat, so nach der 6. Sitzung ungefähr, da war es dann wirklich, wo es dann Klick gemacht hat, man ist zwar nicht spielen gegangen, aber man hat halt immer noch das Bedürfnis, nach der 6. Sitzung ungefähr, wie gesagt, Klick. Mhm. Da war ich beim Schuldenberater und der hat gesagt, also Mitte nächsten Jahres, so im Mai, Juni, wären die Schulden so weit gezirkt, dass man beim letzten Schuldner einen Vergleich machen könnte und da dann nochmal ein bisschen was machen kann. Also richtig Fuß gefasst und richtig voran ist es gegangen. Genau. Patrick, das freut mich sehr, dass du angerufen hast. Das ist sehr schön, so Rückmeldungen zu kriegen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Auf dass es weiterhin gut läuft, aber ich bin guter Dinge, so wie du klingst. Du hast es jetzt fest im Griff und das wird dir dann auch nicht wieder passieren. Nee, das also bis jetzt läuft alles super und danke nochmal an dich und dein Team, dass ihr mich da mit dem ersten Schritt unterstützt habt. Wir freuen uns sehr. Toi, toi, toi für alles Weitere, Patrick. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 und... weiter geht es mit der Petra. Die Petra ist 49. Hallo, Petra. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Petra. So, liebe also, Petra, um was geht's ja, bei dir? Mein Thema ist mein Hund. Der ist am 6.9. verstorben und den hatte ich 14,5 Jahre und der war wirklich meine Familie, kann ich sagen. 14,5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, ist eine lange Zeit und zwar eine unglaublich schöne Zeit, weil ich habe mir immer einen Hund gewünscht. Und in meiner Kindheit, da bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, habe ich einfach keinen bekommen, was ich auch im Nachhinein einsehe. Und dieser Hund war ein absoluter Wunschhund. Und ich habe gleich gemerkt vom ersten Moment an, der war mir so wichtig, den habe ich mir auf meine rechte Schulter tätowieren lassen. Aber rein für mich, weil ich das so wollte. Was für eine Rasse war er? Er war ein Mischling. Also ich sag immer einfach so, die Mutter, die habe ich selber gesehen, weil da habe ich ihn abgeholt, war knapp über Teppichgröße und sein Vater war scheinbar ein Mammut, denn der war hinterher 40 Kilo schwer. Ach so, ach so. Am 6.9. sagst du, ist er gestorben, ja. Also gerade mal eben vor ein paar Tagen ja. Quasi. Wie ist er gestorben? Ich habe gemerkt, der hatte unheimliche Schmerzen und ich habe vorher für eine Leiharbeitsfirma gearbeitet. Da war es sehr knapp mit dem Geld. Ich kam so gerade über die Runden und habe jetzt einen Saisonvertrag, wo ich wesentlich mehr verdiene und habe gemerkt, ihm ging es einfach unheimlich schlecht. Der konnte sich nicht mehr ablegen. Und ich bin dann zum Tierarzt gegangen. Das war Dienstag davor, weil er einfach die unheimlichen Schmerzen hatte. Und ich habe mir immer geschworen, diesen Hund habe ich geliebt. Der Hund hat mir vertraut. Der hat mich auch geliebt. Es ist einfach eine Mensch-Tier-Liebe, die sehr intensiv war. Und ich habe mir dann geschworen, dieser Hund, der sich immer auf mich verlassen konnte, ja. Den werde ich niemals irgendwie leiden lassen, nur weil ich mich nicht lösen kann. Das ist eine gute Einstellung, finde ich. Ich finde, das muss so sein, weil sonst ist es eine falsche Liebe. Also, es ist ein Klammern dran. Einfach. Ja, ja, natürlich. Das heißt, der Tierarzt hat dann gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Der Tierarzt hat wirklich, es war eine Tierärztin, eine sehr gute Tierärztin, muss ich sagen. Die hat mit mir eigentlich alles probiert und war aber derselben Meinung, wenn das Tier leidet, muss man das Tier erlösen. Was hatte der Hund? Die Leber war einfach so weit angewachsen, dass fast aus dem Mund geplatzt wäre. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich war mir im Vorhinein nicht klar, ob ich den Hund hier berühren kann, wenn er tot ist. War immer meine Angst, ich komme von der Arbeit. Und der Hund liegt einmal tot da und hat alleine sterben müssen. Wie war das denn? Du bist dann zu der Tierärztin gefahren. Ist der Hund dann sofort da eingeschlafen? Nein, der hat ein Schmerzmittel gekriegt. Und wenn er das angenommen hätte als solches, also wenn es noch gewirkt hätte, hätte er durchaus noch erfahrungsgemäß bis zu einem Jahr leben können. Und wie ist er dann gestorben? Letztendlich sind ihm die Tabletten eingeflößt worden. Mhm. Die haben total gut gewirkt. Das ging genau für den Abend. Am nächsten Tag konnte ich sie ihm schon nicht mehr verabreichen. Und bin am Folgeabend, weil ich in der Spätschicht gearbeitet habe, nach Hause gekommen. Und dem ging es richtig schlecht. Also er ist dann nicht eingeschläfert worden? Eingeschläfert worden. Dann hast du ihn dann am Abend noch weggebracht? Nein, ging gar nicht, weil ich bin gebürtig aus Essen, lebe aber 16 Jahre jetzt in Bayern. Und es ist so, eigentlich deine Sendung ist ein Stück Heimat, eigentlich mein letztes Stück Heimat, was ich habe. Wann hast du denn den Hund dann weggebracht zum Einschlafen? Zwei Tage später. Ach, zwei Tage später. Ich habe also die Nacht noch mit ihm, weil er immer wieder raus wollte. Er hatte eine unheimliche Unruhe, weil er sich einfach nicht mehr hinlegen konnte. Bin ich mit ihm rausgegangen, es war sehr schmerzvoll. Und am Folgemorgen, also Donnerstag, habe ich dann gleich die Tierärztin angerufen. Und da waren wir uns telefonisch gleich einig, den Hund jetzt zu erlösen. Als du ihn denn dahin gebracht hast und als er dann die Spritze bekommen hat, warst du dabei? Ich war dabei. Wie war das für dich zu sehen, wie der Hund stirbt? Zwiespältig. Auf einer Seite war dann genau dieses sich trennen müssen. Mhm. Auf der anderen Seite wusste ich genau, ich halte mein Versprechen. Ja, das, und was er, ich ihm versprochen habe, und er ist erlöst. Leiden musste. Er ist erlöst. Genau. Was ich dann überhaupt nicht konnte, ist mich mit dem Gedanken anfreunden, dass er einfach auf den Tierkadaver geschmissen wird. Was hast du gemacht? Hast du ihn dagelassen? Nein, im Vorfeld habe ich mich, das hat mir meine Tierärztin damals empfohlen, an einen Tierfriedhof hier in der Nähe gewandt. Ich wohne im Mehrfamilienhaus. Hätte ich ihn eh nicht im Garten begraben können, was auch absolut illegal gewesen wäre. Außerdem war der Hund schwer leberkrank, also was Grundwasserverseuchung angeht, wäre das also ganz schwierig gewesen. Also liegt der Hund jetzt auf einem Hundefriedhof, einem Tierfriedhof? Genau, und dann habe ich ihn anonym bestatten lassen, oder sprich, habe das selber eigentlich gemacht. Hab den toten Hund dahin gefahren, was mir gegen meine vorigen Befürchtungen eigentlich überhaupt nicht schwer gefallen ist. Ja. Ich traure sehr drum. Er war, wie gesagt, aber meine Familie. Man kann sagen, Familie. Du trauerst sehr, aber du hast auch das Gefühl, dass du das Richtige gemacht hast. Und das ganz ist das. Genau. Und das ist das ja wichtig, Petra. Ja, das ist sehr wichtig. Jetzt ist das traurig. Und 14 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Da hat man eine große Verbindung mit einem Tier, mit einem Hund und mit einer Katze. Ist es für dich, ist es ein bisschen früh, die Frage, ist es für dich vorstellbar, irgendwann vielleicht nochmal einen anderen Hund zu? Also irgendwann ja, bestimmt, weil ich bin Hundemensch, ich liebe Hunde. Ja. So, im Moment ist es schwierig, weil ich Vollzeit berufstätig bin. Ja. Und mein Hund, der Gonzo hieß, den habe ich zum Beispiel in aller Ruhe damals, da war ich selbstständig, als ich ihn bekam, und habe ihn in aller Ruhe an alles gewöhnen können. Du kannst dir jetzt und solltest dir jetzt auch ein bisschen Zeit lassen. Man muss, werde ich auch machen. Trauert man natürlich auch. Es tut mir sehr leid, Petra, dass das jetzt alles so ist, aber so ist der Lauf der Dinge. Der Hund ist ja 14 Jahre alt geworden und du hast ihn vom Leiden erlöst. Das ist das Allerwichtigste. Da wünsche ich dir jetzt für die nächste Zeit alles Gute und vielleicht irgendwann, wenn sich die Wolken wieder ein bisschen aufgelöst haben, gibt's dann auch einen neuen Hund. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen, schöne Grüße nach Bayern. Danke dir. Gerne. Ciao, tschüss. Domian. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Uwe. Uwe ist 25. Guten Morgen, Uwe. Jo, hi. Ja, Uwe. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ist für mich ein heikles Thema, so, ne? Erzähl. Ist auch gerade aktuell quasi, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Ja, sag mal ein paar Stichworte, ist egal. Geht halt um Fußball und Homosexualität, ne? Mhm. Bist du Fußballer? Ja, hobbymäßig, aber... Hobbymäßig. Und bist du Ding ist, bist du schwul? Ja. Das Ding ist halt, ich habe mich ich habe nicht, aber in der Zeitung war letztens ein Interview von einem Profifußballer. Ja, ich weiß. Angeblich, der war aber anonym, dass der homosexuell ist. Mhm. Und das hat mich dann halt auch persönlich quasi angesprochen, weil... Daraufhin hat ja unsere Bundeskanzlerin auch gesagt, dass die Jungs sich mal endlich outen sollen und keine Angst haben müssen. So, und das ist halt die Sache auch bei mir, oder? Weil ich bin halt selber homosexuell, aber ich bin halt auch bei der UGE. Jetzt sind die Ultras. Ultras, weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das ist... Vom Fußball, das sind so die harten, eingeschworenen Fans, so auch im Verein organisiert. Können wir sagen, dass das Hooligans sind? Nee, Hooligans nicht. Nicht. Das ist schon wieder was anderes. Aber also, ich bin bei der Ultras aus Gelsenkirchen, ne, UGE ja. aus Schalke. Wie steht ihr zur Gewalt? Ja, ich sag mal, im Grunde sind wir dagegen. Es gibt immer ein paar, die auch bei uns sind, die dann auch gewalttätig sind. Aber ich sag mal, das ist echt eine kleine Minderheit. Ne? Und du? Nee, ich bin gar nicht für Gewalt. Gar nicht. Was ist denn, was zeichnet denn ein Ultra aus? Was ist ein, erklär mal die Leuten, die nicht viel Ahnung davon haben, was ist ein Ultra? Was also unterscheidet ein Ultra vom normalen Fan? Ja, der Ultra tut alles für den Verein, ne? Der ist immer da, der tut auch was für den Verein. Wir organisieren auch hier die Banner und die Choreografien und so. Mhm. Fahren zu fast jedem Auswärtsspiel. Ja. Und wir sind halt volle Unterstützung und ja, wir halten auch immer zusammen. Ne? Also wenn wir angegriffen werden, dann wehren wir uns auch zusammen, aber wir machen eigentlich selber wenig Stress. Ne? Aber es gibt schon so Situationen, wo man dann angegriffen wird von einer Gegengruppierung? Ich sag mal, meistens verbal, manchmal ja, aber bist du auch schon mal in eine Rangelei, Schlägerei verwickelt worden? Boah, ja, direkt jetzt nicht. Ich habe mich dann immer ein bisschen so rausgehalten. Ist ja auch ziemlich dämlich, ne? Ja, ja, also das kommt, ist aber auch nicht der Sinn des Ultra, ne? Ist auch nicht der Sinn des Fußballs. Ja, eben. Genau. Eben. Wir mögen den Fußball so, wie er ist. So. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass in den Kreisen du als Schwuler da auch nicht gerade so mit jubelnden Fahnen empfangen wirst, oder? Ja, das ist das Ding, das weiß ja keiner. Ist mir schon klar, ja. Ich meine, empfangen würdest, wenn du es denn sagen würdest. Also es gibt, ja, genau. Es gibt da überhaupt keinen Schwulen, offiziell. Ja, offiziell nicht, ne. Mhm. Das heißt, du lebst das ganz heimlich? Das kannst du so sagen, ja. Wer weiß denn davon? Ja, vom Fußball keiner. Und sonst? Ja, meine Mutter, mein Vater nicht. Ja. Und halt ein ganz alter Freund, so, den ich schon vom Kindergarten kenne. Ne? Ja. Hast du einen Freund? Sonst, hast du sonst eigentlich kaum jemanden. Ja, hast du einen festen Freund? Nee, habe ich nicht mehr. Ne? Hatte ich aber mal. Ja. Hattest du mal? Ja. Und wie und wo hast du den kennengelernt? Den habe ich in sagen wir mal, einschlägigen Ambiente halt auch kennengelernt, ne? Also da traust du dich schon dann in so entsprechende Kneipen zu gehen? Ja, in Gelsenkirchen nicht. Wenn es da was sowas gibt, weiß ich nicht. Dann gehst du weiter raus. Wohin gehst du? Ja, ja. Ja, Köln natürlich auch, ne? Ah ja. Also das heißt, ein völlig eher geheim gehaltenes Leben. Zwei Leben führst du. Einmal das als Schwuler. Ja. Mit der Angst, dass es rauskommt und einmal das eben als Fußballfan. Richtig. Was wäre? Auch mein Ex-Freund. Ja? Der hat dann, das sind halt, wo die zwei Welten dann aufeinander abprallen, der ist dann auseinandergebrochen, ne, weil ich immer zum Schalke wollte, ne? Mhm. Da hat er kein Verständnis für. Nee, er halt nicht, ne? Und die anderen hätten im Gegensatz nicht das Verständnis dafür, dass ich homosexuell bin, ne? Lass uns mal das durchspielen. Was wäre, wenn du deinen Kumpels das sagen würdest? Ein Kumpel vom Fußball, sagst du, ne? Deinen Kumpels, mit denen du da immer zusammen bist. Wenn du denen das sagen willst, pass auf, Jungs, wir wollen es nicht groß zum Thema machen, aber ich bin schwul und das ist gut so. Ich will es euch nur sagen. Was wäre dann? Oh, ich sag mal so, 2, 3 wäre das okay, 2, 3 andere würden nichts sagen und die anderen würden nicht mehr mit mir reden, denke ich mal. Oder vielleicht sagen, ich soll raus aus dem Club, ne? Mhm. Könnte darüber hinaus noch was Schlimmeres passieren? Also, dass sie dir die Birne polieren? Ah, weiß ich jetzt auch nicht. Würde ich jetzt vielleicht nicht denken, weil ich halt auch schon länger dabei war, dann würden sie halt sagen, geh raus und fertig, ne? Ja, aber du hast da schon so jetzt ein Standing in der Gruppe. Du bist da wer? Was heißt Standing? Man kennt sich lange. Ja, man kennt sich lange. Gut, okay. Ja. Du bist geachtet, angesehen, man hat Respekt vor dir. Ja, wie willst du jetzt Respekt definieren, ne? Na okay, aber du bist halt ein akzeptierter Mann im Moment. Ja, ja, ich bin immer dabei, fast immer, ne? Wenn ich Zeit habe, ich mache auch mal mit bei den Aktionen und so, ja. Fände ich es verdammt mutig, wenn du dich da äußern würdest, was mit dir los ist. Ja, aber ich denke mal, das könnte auch komplett nach hinten losgehen, ne? Ja, aber ich habe ja gerade gefragt, was bedeutet nach hinten losgehen? Und so dramatisch klang das nicht. Immerhin hast du. So, dass ich jetzt hier mein Leben fürchten muss, aber da bin ich auf jeden Fall raus. Das kann ich dir versprechen. Ja, so klar ist das auch nicht. Du hast immerhin gerade zu mir gesagt, dass da ein paar wären, die sagen würden, okay, dann ist es halt so. Ja, ich habe eben gesagt, 2-3 Mann, ne? Mhm. Wie viel seid ihr denn? Aber ich sag mal, die Jungs, mit denen ich so direkt was zu tun habe, weiß nicht, sind schon auch bestimmt 50. Mhm. Und die UGE an sich, das sind ja paar hundert Mann, wenn ich 2000, ich weiß es auch nicht. Mhm. Ja, wie fühlst du dich denn dabei, dich immer verstecken zu müssen? Ja, das ist so eine Gratwanderung, ne? Ich find's verdammt beschissen, sag ich dir. Ja, das ich finde, dass man Fußball... Das ist auch so innerlich beschissen, ja. Ja, absolut. Ich finde, dass man was geht den Fußball deinen Sex an? Ob du mit einer Frau rummachst oder ob du mit einem Typ rummachst, ist doch scheißegal, solange du dich ordentlich für den Verein einsetzt und deine Sache da machst. Ich meine, ich bin ja auch immer dabei, ne? Aber dann heißt es hier schwuler BVB und dann ist schwuler Uwe, weißt du? Mhm. Aber weißt du, die ersten, in allen Bereichen ist das so, die ersten, die vorangegangen sind, ja, hatten es immer schwer. Ja, ist klar, ja. Und irgendwann bricht es auf und ich sage dir voraus, in 5 bis 10 Jahren ist das kein Thema mehr im Fußball. Oder selber, ne? Das sage ich dir. Ja. Es brodelt im Moment an allen Ecken. Es fehlt wirklich nur der große Knall, dass ein großer, wirklich prominenter Fußballer, ein ganz prominenter Fußballer vor die Fernsehkameras geht und sagt, Jungs, ich bin schwul und das ist mein Leben. Und dann bricht das Eis. Ich finde es gut. Da können auch ein paar Mann danach ziehen, weißt du? Ja, genau. Ja, aber ja, ich finde es für dich, für dein Gefühl, auch für dein Selbstwertgefühl, eine tolle Sache, wenn du jetzt erstmal durch die Hölle da gehst. Nee, das traue ich mir echt nicht. Letztendlich kannst du... Ich habe mich jetzt schon kaum getraut, das hier so zu erzählen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß so fast genau, dass meine Jungs jetzt hier nichts mehr hören. Deshalb kann ich das auch mal erzählen. Ne? Uwe, ich sag das so mit dem... Ich habe ja nur gesagt, Uwe, Nachname und so. Weil keiner, es gibt ein paar Uwe bei uns. Klar. Ich sag, letztendlich, auch wenn es die Hölle vielleicht wäre, vielleicht ist es gar nicht die Hölle, aber du kannst nur gewinnen damit. Du persönlich kannst nur gewinnen. Wenn du vielleicht... Mein Teil vielleicht schon, aber andererseits ist halt auch schon dann... Weiß ich nicht, ne? Wenn ich ausgegrenzt wäre, ist auch mein Leben, ne? Ja. Aber das andere ist auch dein Leben. Das ist deine sexuelle Identität. Willst du die immer verheimlichen? Ist doch ein schreckliches Leben. Ja, für immer geht das auch nicht, ne? Aber ich habe ja jetzt, denke ich mal, meiner Meinung nach, habe ich jetzt schon mal einen ersten Schritt gewagt, ne? Das ist gut, Uwe. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich fände es toll, von dir irgendwann nochmal zu hören, je nachdem, was passiert ist. Verbleiben wir so? Ja, alles klar, ne? Alles Gute, toll, toll, toll. Ich danke dir, ne? Tschüss, mach weiter so die Sendung, danke dir. Jo, tschüss. Und so, ihr Lieben, in der Technik, Julia Jocho, morgen heißt unser Thema durch eigene Schuld behindert. Ich wünsche euch eine gute Nacht, bis morgen. Tschüss.